Abschnitt 23 von Andersens Märchen, Ergänzungsband. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Plankett. Andersens Märchen, Ergänzungsband von Hans Christian Andersen. Übersetzt von Guido Höller. Der Sohn des Pförtners, Teil 2. Die Generalin führte ein Tagebuch, darin stand jede Gesellschaft, jeder Ball, den sie besucht hatte, und jeder Besuch eines angesehenen Fremden. Es wurde illustriert mit den Visitenkarten der Diplomaten und des höchsten Adels. Sie war stolz auf ihr Tagebuch. Es wuchs durch lange Jahre, durch viele Jahre, unter manchen großen Kopfschmerzen, aber auch unter manchen hellen Nächten, das heißt Hofbällen. Emilie war zum ersten Mal auf dem Hofball gewesen. Die Mutter trug hellrot mit schwarzen Spitzen, spanische Tracht. Die Tochter war in weiß, so klar, so fein, grüne Seidenbänder flatterten wie Schilfhalme in dem krausen, gelben Haar, das einen Kranz von weißen Seerosen trug. Die Augen waren so blau und klar, der Mund so fein und rot, sie glich einer kleinen Seejungfrau, so schön, wie man sie sich nur deuten kann. Drei Prinzen tanzten mit ihr, das heißt einer nach dem anderen. Die Generalin hatte 8 Tage lang keine Kopfschmerzen. Aber der erste Ball war nicht der letzte. Für Emilie war es zu viel. Es war deshalb gut, dass der Sommer mit Ruhe und frischer Landluft kam. Sie waren auf das Schloss des alten Grafen eingeladen. Schloss und Garten waren des Ansehens wert. Ein Teil des Gartens war noch ganz so wie in älteren Tagen, mit steifen grünen Hecken, als ginge man zwischen grünen Wandschirmen, in welchen Gucklöcher waren. Buchsbaum und Taxus waren zu Sternen und Pyramiden beschnitten. Das Wasser sprang aus großen Grotten, die mit Muschelschalen verziert waren. Ringsherum standen Figuren aus dem allerschwersten Gestein. Das konnte man an den Kleidern und den Gesichtern sehen. Jedes Blumenbeet hatte seine bestimmte Gestalt, wie ein Fisch, ein Wappenschild oder ein Namenszug. Das war der französische Teil des Gartens. Aus ihm kam man in einen schönen, frischen Wald, wo die Bäume wachsen durften, wie sie wollten. Und deshalb waren sie auch so groß und prächtig. Der Rasen war grün, man konnte auf ihm gehen und er wurde gewalzt, abgeschnitten, gehegt und gepflegt. Das war der englische Teil des Gartens. Alte Zeit und neue Zeit, sagte der Graf, gehen hier ineinander über. In 2 Jahren wird der Hof das richtige Ansehen erhalten. Es soll eine große Veränderung zum Schönen und Besseren vorgenommen werden. Ich will Ihnen die Zeichnungen und den Baumeister zeigen. Er ist heute zu Mittag hier. Charmant, sagte der General. Hier ist es paradiesisch, sagte die Generalin. Und dort haben Sie auch eine Ritterburg. Es ist mein Hühnerhaus, sagte der Graf. Die Tauben wohnen im Turm, die Truthühner im ersten Stock, aber in der Stube regiert die alte Else. Zimmer genug sind vorhanden. Die Leghühner wohnen für sich, die Hennen mit den Küken wohnen für sich und die Enten haben einen eigenen Ausgang nach dem Wasser. Charmant, wiederholte der General. Und sie gingen, um diese Herrlichkeit zu sehen. Die alte Else stand mitten in der Stube und an ihrer Seite stand der Baumeister Georg. Er und die kleine Emilie begegneten sich hier nach vielen Jahren, begegneten sich im Hühnerhause. Ja, hier stand er und er sah hübsch genug aus. Seine Züge waren offen und entschieden, das Haar schwarz und glänzend. Und um den Mund lag ein Lächeln, welches sagte, ihm sitzt der Schelm im Nacken, er kennt euch durch und durch. Die alte Else hatte ihre Holzschuhe ausgezogen und stand auf Strumpfsocken, um die hochvornehmen Gäste zu ehren. Und die Hühner gluckten und der Hahn krähte und die Enten watschelten davon, rapp, rapp. Aber das feine, bleiche Mädchen, Die Jugendfreundin, die Generalstochter, hatte Rosenschimmer auf den sonst so bleichen Wangen. Ihre Augen waren groß und ihr Mund sprach, ohne dass er ein einziges Wort sagte. Und der Gruß, den Georg empfing, war der reizendste Gruß, den ein junger Mann sich von einer jungen Dame wünschen kann, wenn er nicht zur Familie gehört oder nicht oft mit ihr getanzt hat. Und der Baumeister hatte niemals mit ihr getanzt. Der Graf drückte ihm die Hand und stellte ihn vor. »Ganz unbekannt ist Ihnen unser junger Freund, Herr Georg, wohl nicht.« Die Generalin verneigte sich. Die Tochter wollte ihm die Hand geben, aber sie gab sie ihm nicht. »Unser kleiner Herr Georg«, sagte der General, »alte Hausfreunde, charmant.« »Sie sind ein ganzer Italiener geworden«, sagte die Generalin. »Sie sprechen wohl diese Sprache wie ein Eingeborener?« »Die Generalin sänge die Sprache, aber sie spreche sie nicht«, sagte der General. Bei Tische saß Georg an der rechten Seite von Emilie. Der General führte sie. Der Graf führte die Generalin. Herr Georg sprach und er erzählte gut. Er war Wort und Geist bei Tische, trotzdem der alte Graf es auch hätte sein können. Emilie saß stumm, aber die Ohren lauschten, die Augen glänzten, aber sie sagte nichts. In der Veranda zwischen den Blumen standen sie und Georg. Die Rosenhecke verbarg sie. Georg nahm wieder das Wort, nahm es zuerst. »Dank für Ihre freundliche Gesinnung gegen meine alte Mutter«, sagte er. »Ich weiß es, in der Nacht, als mein Vater starb, kamen Sie zu ihr hinunter und waren bei ihr, bis seine Augen brachen. Dank!« Und er ergriff Emilies Hand und küsste sie. Das durfte er wohl bei dieser Gelegenheit. Sie wurde glühend rot, aber drückte seine Hand wieder und sah ihn mit ihren blauen, gesegneten Augen an. »Ihre Mutter ist eine liebe Seele. Wie liebt sie ihren Sohn? Und alle ihre Briefe ließ sie mich lesen. Ich glaube beinahe, ich kenne sie. Wie freundlich waren sie gegen mich, als ich klein war. Sie gaben mir Bilder.« »Die sie zerrissen«, sagte Georg. »Nein, ich habe noch eine Zeichnung. Mein Schloss. Nun will ich es wirklich bauen«, sagte Georg und wurde ganz warm dabei, als er es sagte. Der General und die Generalin sprachen in ihrer Wohnung über den Sohn des Pförtners. Er wüsste sich zu bewegen und sich auszudrücken, hätte Fähigkeiten und Kenntnisse. »Er kann Hauslehrer werden«, sagte der General. »Geist hat er«, sagte die Generalin. Und dann sagte sie nichts mehr. In der schönen Sommerzeit kam Herr Georg gar oft auf das gräfliche Schloss. Er wurde vermisst, wenn er nicht kam. »Wie viel hat Ihnen doch Gott vor uns armen Menschen vorausgegeben«, sagte Emilie zu ihm. »Erkennen Sie das auch an?« Es schmeichelte Georg, dass das schöne junge Mädchen zu ihm hinaufsah. Er hielt sie für außerordentlich geistreich. Und der General fügte sich mehr und mehr überzeugt, dass Herr Georg unmöglich ein Kellerkind sein könnte. »Seine Mutter war übrigens eine rechtschaffene Frau«, sagte er. »Das schulde ich ihr noch übers Grab hinaus.« Der Sommer verging, der Winter kam. Von Herrn Georg wurde viel gesprochen. Er war gern gesehen und wurde selbst an höchster Stelle gut aufgenommen. Der General war ihm auf dem Hofball begegnet. Nun sollte für die kleine Emilie ein Hausball stattfinden. Konnte Herr Georg eingeladen werden? »Wen der König einlädt, den kann auch der General einladen«, sagte der General und wurde um einen Zoll höher. Herr Georg wurde eingeladen und er kam. Und Prinzen und Grafen kamen und der eine tanzte besser als der andere. Aber Emilie konnte nur den ersten Tanz tanzen. Sie trat fehl und verletzte sich den Fuß. Nicht gefährlich, aber es schmerzte und deshalb musste sie vorsichtig sein mit dem Tanzen aufhalten und zusehen. Und sie saß und sah zu, und der Baumeister stand an ihrer Seite. »Sie geben ihr noch die ganze Peterskirche«, sagte der General, als er vorüberging, und er lächelte wie das Wohlwollen selbst. Mit demselben wohlwollenden Lächeln empfing er Herrn Georg einige Tage später. Der junge Mensch kam sicherlich, um sich für den Ball zu bedanken. Was sonst? Gab das eine Überraschung und Erstaunen? wahnwitzige Worte brachte er vor. Der General wollte seinen eigenen Ohren nicht glauben. Pyramidale Deklamation, ein Antrag! Es war undenkbar. Herr Georg bat um die Hand der kleinen Emilie. »Mann«, sagte der General, und es hämmerte ihm in den Schläfen. »Ich verstehe Sie nicht. Was wollen Sie? Was sagen Sie? Ich kenne Sie nicht. Herr, Mensch, was fällt Ihnen ein, in mein Haus zu fallen? Darf ich hierbleiben oder darf ich nicht hierbleiben?« Und er ging rückwärts in sein Schlafgemach, drehte den Schlüssel um und ließ Herrn Georg allein stehen. Er blieb noch einige Minuten stehen, dann drehte er sich um. Im Flur traf er Emilie. »Mein Vater antwortete?« fragte sie, und ihre Stimme zitterte. Georg drückte ihr die Hand. »Er lief von mir weg, doch es kommen bessere Zeiten.« Tränen standen in Emilies Augen, aber Zuversicht und Mut sahen aus den Augen des jungen Mannes, und die Sonne schien auf die beiden und gab ihnen ihren Segen. Kochend vor Zorn saß der General in seinem Zimmer, und es kochte über, es lief über in heftigen Worten. Narrheit! Größenwahn! Diese Pförtnerseele! Keine Stunde war vergangen, und die Generalin hatte es aus des Generals eigenem Munde erfahren. Sie rief Emilie und setzte sich zu ihr. »Du armes Kind! So dich zu beleidigen, uns zu beleidigen! Du hast Tränen in den Augen. Sie kleiden dich. Du bist reizend in deinen Tränen. Du gleichst mir an meinem Hochzeitstage. Weine nur, liebe Emilie.« »Ja, das muss ich«, sagte Emilie. »Weshalb sagtet ihr auch nicht ja?« »Kind«, rief die Generalin, »du bist krank, sprichst im Fieber, und ich habe wieder meine entsetzlichen Kopfschmerzen. All das Unglück, das über unser Haus kommt. Lass deine Mutter nicht sterben, Emilie, dann hast du keine Mutter mehr.« Und der Generalin wurden die Augen feucht. Sie konnte es nicht vertragen, an ihren Tod zu denken. In der Zeitung stand unter den Auszeichnungen zu lesen, Herr Georg ist zum Professor ernannt worden. »Es ist schade, dass seine Eltern im Grabe sind und es nicht lesen können«, sagten die neuen Pförtnersleute, die nun dort unten im Keller wohnten. Sie wussten, dass der Professor zwischen ihren vier Wänden geboren und aufgewachsen war. »Nun muss er Rangsteuer bezahlen«, sagte der Mann. »Ja, es ist schrecklich viel für ein armes Kind«, sagte die Frau. 18 Reichstaler pro Jahr«, sagte der Mann. »Ja, das ist viel Geld.« »Nein, die Ehre meine ich«, sagte die Frau. »Glaubst du, dass er sich viel aus dem Gelde macht?« »Er kann ja viel mehr verdienen, und er kriegt sicherlich auch eine reiche Frau. Hätten wir Kinder, dann müsste unser Junge auch Baumeister und Professor werden.« Von Georg sprach man im Keller und im ersten Stock. Der alte Graf gestattete es sich. Die Bilder aus seiner Kindheit gaben ihm den Anlass dazu. Aber warum sprach man von denselben? Man sprach von Russland, von Moskau. Und da war man bei dem Kreml, welchen Georg einst für Fräulein Emilie gezeichnet hatte. Er hatte so manches Bild gezeichnet. An eines erinnerte sich der Graf besonders. Des Schlosses der kleinen Emilie, wo sie schlief, wo sie tanzte und wo sie Besuch spielte. Der Professor wäre sehr tüchtig. Er würde sicherlich als alter Konferenzrat sterben. Es wäre wenigstens nicht unmöglich, und weshalb sollte er der jungen Dame nicht zuvor ein wirkliches Schloss gebaut haben? »Der Graf war mal sonderbar«, sagte die Generalin, als er fort war. Der General schüttelte nachdenklich sein Haupt, ritt aus, mit dem Reitknecht in gebührendem Abstand hinter sich, und saß stolzer zu Pferde als früher. Es war Emilies Geburtstag. Blumen und Bücher, Briefe und Visitenkarten wurden gebracht, die Generalin küsste sie auf den Mund, der General auf die Stirn, es waren zärtliche Eltern. Sie und Emilie erhielten hohen Besuch von zwei der Prinzen. Man sprach von Bällen und vom Theater, von diplomatischen Gesandtschaften, von der Regierung des Landes und fremder Staaten. Man sprach von der Tüchtigkeit des eigenen Landes, Und dabei kam man auf den jungen Professor, den Baumeister, zu sprechen. Er baut an seiner Unsterblichkeit, sagte man. Er baut sich gewiss in eine der ersten Familien hinein. In eine der ersten Familien, wiederholte später der General vor der Generalin. Wer ist eine von unseren ersten Familien? Ich weiß, auf wen es zielt, sagte die Generalin, aber ich sage es nicht. Ich will nicht daran denken. Gott wird es schon richtig lenken. Aber erstaunen will ich. Lass mich mit erstaunen, sagte der General. Ich habe keine Ahnung. Und er versank in Erwartung. Es liegt eine Macht, eine unnennbare Macht in dem Gnadenquell von oben, in der Gunst des Hofes und der Gnade Gottes. Und alle diese Gunst und Gnade empfing der kleine Georg. Aber wir vergessen den Geburtstag. Emilies Zimmer duftete von Blumen der Freunde und Freundinnen. Auf dem Tische lagen schöne Geschenke als Gruß und Erinnerung, aber nichts von Georg. Er durfte nicht kommen, aber es war auch nicht nötig, das ganze Haus erinnerte an ihn. Selbst aus der Sandkammer unter der Treppe sproßten Blumen der Erinnerung hervor. Da hatte Emilie geächzt, als die Gardinen brannten und Georg als erste Spritze herbeieilte. Ein Blick aus dem Fenster und der Akazienbaum erinnerte an die Kindheit. Blüten und Blätter waren abgefallen, aber der Baum stand im Raureif wie ein ungeheurer Korallenzweig da, und der Mond stand klar und groß zwischen den Zweigen, unverändert in all seiner Veränderlichkeit, wie damals, als Georg sein Butterbrot mit der kleinen Emilie teilte. Aus einem Fache nahm sie die Zeichnung mit dem Schloss des Zaren, mit ihrem Schloss, ein Geschenk der Erinnerung an Georg. Sie wurde betrachtet und erweckte mancherlei Gedanken. Emilie erinnerte sich des Tages, als sie, unbemerkt von Vater und Mutter, zur Pförtnersfrau hinunterging, die im Sterben lag. Sie saß bei ihr, hielt ihre Hand und hörte ihr letztes Wort. Georg, Segen! Die Mutter dachte an ihren Sohn. Nun legte Emilie eine eigene Bedeutung hinein. Ja, Georg war mit auf dem Geburtstage, war wirklich dabei. Am nächsten Tage, es traf sich so, war wieder ein Geburtstag im Hause. Der Geburtstag des Generals. Er war ein Tag nach seiner Tochter geboren, natürlich früher als sie, viele Jahre früher. Nun kamen wieder Geschenke und unter diesen ein Sattel. Schön, bequem und kostbar. Nur einer der Prinzen hatte etwas Ähnliches. Von wem kam er? Der General war entzückt. Ein kleiner Zettel steckte daran. Hätte auf ihm gestanden, Dank für gestern, so hätte man noch erraten können, von wem er käme. Aber dort stand geschrieben, von einem, den der Herr General nicht kennt. Wen in der Welt kenne ich nicht, sagte der General. Alle Menschen kenne ich, und seine Gedanken wanderten zur hohen Gesellschaft. Aber er kannte sie alle. Er ist von meiner Frau, sagte er zuletzt. Sie neckt mich. Charmant. Aber sie neckte ihn nicht. Die Zeit war vorbei. Und nach diesem Feste war wieder ein Fest, aber nicht bei dem General. Es war ein Kostümfest bei einem der Prinzen. Auch Masken waren zugelassen. Der General erschien als Rubens in spanischer Tracht mit kleiner Halskrause und Degen, in guter Haltung. Die Generalin war Frau Rubens in schwarzem Samt bis zum Kinn. Es war entsetzlich warm. Und mit einem Mühlstein um den Hals, das heißt natürlich mit einer großen Halskrause. Genau nach einem holländischen Gemälde, das sie besaßen und an dem man besonders die Hände bewunderte. Sie glichen völlig den Händen der Generalin. Emilie war Psyche in Tüll und Spitzen. Sie glich einer schwebenden Schwanenfeder. Sie bedurfte der Flügel nicht, und sie trug sie nur als ihr Attribut. Das war ein Glanz, eine Pracht, Licht und Blumen, Reichtum und Geschmack überall. Es war so viel zu sehen, dass man die schönen Hände der Frau Rubens kaum beachtete. Ein schwarzer Domino mit einer Akazienblüte am Hute tanzte mit Psyche. »Wer ist es?« fragte die Generalin. »Seine königliche Hoheit«, fügte der General. Ich bin mir ganz sicher. Ich erkannte ihn sofort am Händedruck. Die Generalin zweifelte. General Rubens zweifelte nicht, näherte sich dem schwarzen Domino und schrieb den königlichen Namenszug in seine Hand. Es wurde verneint, aber ein Fingerzeig wurde gegeben. Die Devise des Sattels, einer, den der Herr General nicht kennt. »Aber nun kenne ich Sie ja«, sagte der General. »Sie haben mir den Sattel gesandt.« Der Domino erhob die Hand und verschwand in der Menge. »Emilie, wer ist der schwarze Domino, mit dem du tanztest?«, fragte die Generalin. »Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt«, antwortete sie. »Denn du wusstest ihn. Der Professor ist es.« »Ihr Günstling, Herr Graf, ist hier«, fuhr sie fort und wandte sich zum Grafen, der in ihrer Nähe stand. »Schwarzer Domino mit Akazienblüte.« »Sehr wohl möglich, meine Gnädige«, antwortete er. »Aber einer der Prinzen ist übrigens ebenso kostümiert.« »Ich kenne den Handdruck«, sagte der General. »Vom Prinzen habe ich den Sattel. Ich bin meiner Sache so gewiss, dass ich ihn zu Tisch einladen kann.« »Tun Sie es. Ist es der Prinz, so kommt er sicherlich«, sagte der Graf. »Und ist es der andere, so kommt er nicht«, sagte der General und näherte sich dem schwarzen Domino, der gerade mit dem König sprach. Der General brachte seine Einladung besonders ehrerbietig vor, dass sie einander kennenlernen könnten. Der General lächelte so sicher in der Gewissheit, wen er einlüde. Er sprach laut und deutlich. Der Domino lüftete seine Maske. Es war Georg. »Nimmt der Herr General die Einladung zurück?«, fragte er. Der General wurde einen Zoll größer, nahm eine festere Haltung an, trat zwei Schritt zurück und einen Schritt vor, wie bei einem Menuett, und Ernst und Ausdruck, so viel er hineinlegen konnte, lag im Gesicht des Generals. »Ich nehme niemals mein Wort zurück. Der Professor ist eingeladen.« Und er verneigte sich mit einem Blick auf den König, der sicherlich die Unterredung gehört hatte. Und nun war der Mittag bei dem General. Nur der alte Graf und sein Schützling waren eingeladen. »Fuß unterm Tisch«, meinte Georg, »und der Grundstein ist gelegt.« Und der Grundstein wurde unter großer Feierlichkeit dort wirklich gelegt. Der Mann war gekommen, hatte, wie es der General ja auch kannte und wusste, durchaus wie ein Mensch der guten Gesellschaft gesprochen und war höchst interessant, so dass der General manchmal sein »charmant« sagen musste. Die Generalin sprach von diesem Mittag, sprach davon zu einer Hofdame, und diese, eine der geistvollsten, bat sich eine Einladung aus für das nächste Mal, wenn der Professor käme. Deshalb musste er wieder eingeladen werden, und er wurde eingeladen und kam, und er war wieder charmant und konnte sogar Schach spielen. »Er stammt sicherlich nicht aus dem Keller«, sagte der General. »Er ist ganz gewiss eines vornehmen Sohn, und es gibt viele vornehme Söhne. Und daran ist der junge Mann durchaus unschuldig.« Der Herr Professor, der in des Königs Haus kam, konnte wohl auch in das Haus des Generals kommen, aber von einem Festwachsen war dort noch nicht die Rede. Wohl aber in der ganzen Stadt. Georg wuchs, der Tau der Gnade fiel von oben auf ihn herab. Es war deshalb keine Überraschung, dass, als der Professor Etatsrat, Emilie Etatsrätin wurde. »Das Leben ist ein Trauerspiel oder ein Lustspiel«, sagte der General. »Im Trauerspiel sterben sie, im Lustspiel kriegen sie sich. Hier kriegten sie sich. Und sie kriegten drei muntere Jungen, aber nicht gleich.« Die süßen Kinder ritten auf Steckenpferden durch Stuben und Säle, wenn sie bei ihren Großeltern waren, und der General ritt auch auf einem Steckenpferd, ritt hinter ihnen als der Reitknecht der kleinen Etatsräte. Die Generalin saß im Sofa und lächelte, selbst wenn sie ihre großen Kopfschmerzen hatte. So weit brachte es Georg, und noch viel weiter. Sonst wäre es nicht der Mühe wert gewesen, von dem Sohne des Pförtners zu erzählen. Ende von »Der Sohn des Pförtners«.